Ja, dann darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen im Namen der Autonomen Antifa Wien zum Vortrag Antifeminismus und Männerbündelei. Im Vorhinein würde ich gerne sagen, dass der Vortrag wird aufgezeichnet. Also wenn jemand nicht möchte, dass seine Wortmeldung auch darauf ist, kommt am besten danach zu uns und sagt uns das oder meldet sich nicht. nach dem, was im Herbst passiert ist bei einer Veranstaltung, dass da die Rechten kommen sind, möchte ich darauf hinweisen, dass sowas nicht toleriert wird, dass die auch rausgeworfen werden des Saales. Auch bei antifeministischen Aussagen später in Diskussionen möchte ich darauf hinweisen, dass sowas nicht toleriert wird. Der Wiener Akademikerball 2013, das ist die Veranstaltungsreihe unter dem Motto Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht. Die haben wir in 5 Teile geteilt. Diesmal haben wir bewusst uns dazu entschlossen, nicht so stark auf Burschenschaftler einzugehen und mehr den Fokus zu legen auf Rassismus, Antifeminismus und deren gesellschaftlichen Begebenheiten und eine adäquate Kritik an der Nation zu formulieren. Wer vom Kapitalismus sprechen will, aber hat zwar viel über reaktionäre Bewegungen zu sagen, aber wenig Vernünftiges dazu. Dagegen gilt es aus emanzipatorischer Perspektive, die gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten im Kapitalismus und ihre liberalen Idealformen sowie ihre unterschiedlichen reaktionären Ausformungen analytisch zu erfassen, zu kritisieren und anzugreifen. Also viel zu tun. Zum heutigen Vortrag, es wird gehen um Antifeminismus und Männerbündelei. Gruppen wie Abtreibungsgegner, Burschenschaften oder Väterrechtler und deren ideologische Überschneidungen. Damit würde ich dann gerne übergeben. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass so viele von euch gekommen sind. Vielleicht kurz vorweg, also ich werde versuchen, in einem ersten Teil so ein bisschen die historischen Rahmenbedingungen für das Entstehen von Burschenschaften, Männerrechtlern und Väterrechtlern und auch Abtreibungsgegnern darstellen und dann in einem weiteren Punkt anhand von 4 ideologischen Gemeinsamkeiten irgendwie aufzeigen, versuchen, was eben die Gemeinsamkeiten dieser unterschiedlichen Gruppierungen sind. Und ich möchte vielleicht kurz als Einleitung mal sagen, also diese Veranstaltungsreihe ist eh schon erwähnt worden, steht ja in einem engen Zusammenhang mit dem Akademikerball der FPÖ, der heuer am 1. Februar in der Wiener Hofburg stattfinden wird. Und da in Verbindung, der Kollege hat es zwar jetzt gerade erwähnt, dass insbesondere dem Autonomen Bündnis die Kritik an der Nation sehr wichtig ist, aber gesamtgesellschaftlich kann man schon sagen, dass halt bei der Auseinandersetzung mit diesem Akademikerball beziehungsweise mit dem WKR-Ball, wie er früher geheißen hat, eben die Kritik an den deutschnationalen Burschenschaften in Österreich ein sehr zentrales Moment eben in der Auseinandersetzung mit diesem Ball halt eben ist. Und dass da halt die Kritik sich in erster Linie in der Regel eben darum dreht, dass deutschnationale Burschenschaften in Österreich eben kein gesellschaftlich marginalisiertes Randphänomen sind, sondern vielmehr eben große politische Bedeutung haben und das halt insbesondere wegen ihren Überschneidungen zum parteiförmig organisierten Rechtsextremismus, also halt in erster Linie in der FPÖ, aber halt eben auch wegen ihren Überschneidungen mit dem organisierten Neonazismus oder außerparlamentarisch organisierten Rechtsextremismus. Dass in der Kritik halt eben auch oft erwähnt wird, die männerbündischen Strukturen von Burschenschaften, der Frauenausschluss, der völkische Nationalismus und damit einhergehend natürlich auch Rassismen und Antisemitismen, die in diesen Kreisen propagiert werden bzw. einen fixen Bestandteil von deren Politik ausmachen, aber dass halt eben der in diesen Kreisen ebenso sehr starke und sehr stark kultivierte Sexismus, Antifeminismus und auch die Homophobie, die in diesen Kreisen anzutreffen ist, halt eher selten jetzt genau unter die Lupe genommen werden bzw. die Kritik daran genauer verfolgt wird. Und so war es eigentlich auch in der linken bzw. linksradikalen Auseinandersetzung lange Zeit so, dass genau diesen Ideologien der deutschnationalen Burschenschaften sehr wenig Aufmerksamkeit beigemessen wurde. Ich finde, dass es da schon auch ein bisschen einen Unterschied zu heuer gibt. Also einerseits wird auch im Aufruftext sehr stark irgendwie auf die männerbündischen Strukturen von Burschenschaften eben Bezug genommen und ihre Ideale rund um Ehre, Treue und Opferbereitschaft. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass eine Veranstaltung wie diese hier auch ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Also sich halt eben genau auch damit auseinanderzusetzen, nämlich mit dem Antifeminismus, dem Sexismus und der Homophobie, die in diesen Kreisen halt eben ebenso sehr wichtige konstitutive Elemente für die in burschenschaftlichen Kreisen betriebene und verbreitete Ideologie halt eben darstellt. Es freut mich auch insbesondere, dass so viele Leute da sind, weil ich ja auch aus dem politischen Aktivismus weiß, dass es halt eben immer wieder schwierig ist, breitere Teile von linken Szenen dafür zu gewinnen, sich auch gegen beispielsweise Abtreibungsgegner oder Väterrechtler zu engagieren. Und ich finde, wie gesagt, dass es halt eben ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Gleichzeitig möchte ich aber auch bemerken, dass das jetzt nicht ausschließlich ein Manko der linken oder der linksradikalen Organisierung oder des Aktivismus ist, sondern dass es eigentlich in der Rechtsextremismusforschung selber auch so ist, dass zwar immer wieder die Kritik an den elitären Männerbünden, deren Männlichkeitsvorstellungen im Vordergrund steht und eben auf die etablierten sexistischen und antifeministischen Denkmuster eben verwiesen wird, aber die halt eben auch nicht genau ausgeführt werden. Und so auch beispielsweise bei Willibald Holzer, der ja eigentlich, kann man sagen, mit einem Text, wo er eben Rechtsextremismus näher definiert oder näher erklärt. Und dieser Text, würde ich mal sagen, ist die wichtigste Grundlage, mit der eigentlich die meisten Leute, die halt zu Rechtsextremismus forschen oder arbeiten, mit dieser Grundlage halt eben arbeiten, dass auch in dieser Grundlage eigentlich auf Antifeminismus und Sexismus auf wenig zufriedenstellende Art und Weise halt eben eingegangen wird, sondern dass im Vordergrund halt eben eher auf den Antiliberalismus, den Antipluralismus von Rechtsextremen eingegangen wird, auf die Frontstellung gegen die Parteiendemokratie, auf die Volksgemeinschaftsideologie, die unterschiedlichen Formen von Revisionismus, auf Führer- und Gefolgschaftsprinzip, personalisiertes Denken, Verschwörungstheorien, Sündenbockmechanismen und die hohe Gewaltbereitschaft und Gewaltakzeptanz, die sich halt eben in diesen Kreisen auch antreffen lässt. Und nicht zuletzt, und das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Element rechtsextremer Ideologie, nämlich der Anti-Egalitarismus, das heißt die Behauptung der natürlichen Ungleichheit von sozialen Differenzen bis hin halt zu einem verschärften Sozialdarwinismus. Und das ist auch der Punkt, wo ich eben das große Manko sehe, weil nämlich bei der näheren Definition oder der näheren Erfassung von dieser in rechtsextremen Kreisen konstruierten oder imaginierten Ungleichheit sozialer Differenz halt in erster Linie immer der Rassismus und der Antisemitismus hervorgehoben werden, aber dass diese als natürlich angenommene oder als natürlich konstruierte Ungleichheit ebenso auf die Geschlechter übertragen wird, wird dabei meistens ausgespart und die biologistischen Konstruktionen von Geschlecht meistens einfach nicht näher erwähnt oder nicht weiter verfolgt. Und genau diese postulierte Ungleichheit, die halt eben auf den Sexismus bzw. die Geschlechter auch übertragen wird, hat in weiterer Folge natürlich auch, also bedingt natürlich auch die Frontstellung gegen jegliche auf Gleichstellung abzielende Bewegungen und damit natürlich auch auf den Feminismus. und verdeutlicht sich dann halt eben im Antifeminismus, der in diesen Kreisen ein ebenso wichtiges, würde ich sagen, Grundelement ihrer Ideologie darstellt, wobei ich auf keinen Fall jetzt irgendwie diese unterschiedlichen Momente gegeneinander ausspielen möchte. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das eine oder das andere wäre mehr oder weniger wichtig in der Ideologie, sondern ich halte das einfach für die Grundsäulen rechtsextremer Ideologie, und da gehört auch dieses ungleich konstruierte Geschlechterverhältnis einfach dazu. Jetzt ist es aber so, dass, würde ich mal sagen, dass das jetzt auch nicht ausschließlich ein Problem der Rechtsextremismusforschung ist, dass diesen Momenten so wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, sondern dass es, oder halt nicht nur der Burschenschafter, sondern halt eben, dass es halt ähnlich bestellt ist auch in der Kritik an Männer- oder Väterrechtlern oder halt eben auch Abtreibungsgegnern. Sind jetzt zwar in den letzten Jahren einige wichtige Publikationen in Bezug auf Deutschland erschienen, die halt diese Debatte rund um Antifeminismus in männerrechtlich organisierten Kreisen eben untersuchen und denen näher auf den Grund gehen, aber mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise den Aktionen rund um die Daddy's Pride, also diesen europaweiten Aktionstag von Väterrechtlern, der ja vor wenigen Jahren in Wien stattgefunden hat, und vereinzelten Protesten gegen Abtreibungsgegner, tut sich halt eben auf diesem Terrain recht wenig, wogleich ich schon auch anmerken möchte, dass es in den letzten Jahren auch in Österreich besser geworden ist. Also auch in Salzburg gibt es zum Beispiel regelmäßig Proteste gegen Abtreibungsgegner. Aber wirklich viele Menschen dafür zu mobilisieren, erscheint mir nach wie vor sehr schwierig. Und ich glaube, dass die Gründe dafür sehr unterschiedlich sind. Also beispielsweise auch, dass es ein sehr großes Unwissen oder unzureichendes Wissen über die konkreten politischen Auswirkungen dieser Gruppen gibt. Dann auch gleichzeitig auch so ein bisschen ein mangelndes Interesse an so Themen, die halt beispielsweise Elternschaft oder Obsorge betreffen. Und nicht zuletzt wird auch immer wieder dieses Argument in Stellung gebracht, dass es sich halt eben um kleinere, gesellschaftlich nicht relevante Gruppen handeln würde. Dem würde ich teilweise recht geben und teilweise widersprechen. Also einerseits, diese Gruppen sind teilweise noch klein, aber ihr politischer Einfluss und ihre politische Wirkungsmächtigkeit sind dabei auf keinen Fall zu unterschätzen, vor allem eben auch aufgrund ihrer Methoden, weil sie einfach Gegnerinnen massiv einschüchtern, bedrohen, angreifen, sehr hartnäckig dabei sind, mediale und öffentliche Debatten zu beeinflussen und einfach auch sehr, sehr gut vernetzt sind. Und genau deswegen halte ich auch die Auseinandersetzungen mit Männerrechtlern und Väterrechtlern und Abtreibungsgegnern auch für sehr wichtig, neben der Auseinandersetzung mit deutschen nationalen Burschenschaftern, die aber meines Erachtens also seit einigen Jahren sehr viel stattfindet. Ja, also ich finde, dass genau eben dieser kaum geringer werdende Einfluss von Burschenschaftern und deren sexistischem Weltbild sowie das Erstarken der Popularität von österreichischen Männerrechtsgruppen und Väterrechtlern sowie die anhaltende Präsenz von Abtreibungsgegnern einfach ein Indiz dafür sind, dass diese Phänomene nicht geleugnet werden können und dass es gerade aus einer linken, linksradikalen Perspektive sehr wichtig ist, sich mit diesen Themen eben auseinanderzusetzen. Und der Vortrag heute soll auch irgendwie so ein bisschen dazu anregen, beziehungsweise auch ein bisschen einen Einblick in diese politische Wirkungsmächtigkeit halt eben geben. Jetzt ist Antifeminismus, also eine politische Strategie, würde ich sagen, schon sehr alt, aber gleichzeitig sehe ich gerade im Antifeminismus eigentlich auch die grundlegende Gemeinsamkeit dieser doch sehr unterschiedlichen Gruppierungen. Und Ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, was Antifeminismus überhaupt ist und was man darunter eigentlich verstehen kann. Und möchte mal davon ausgehen, dass Antifeminismus halt eben im Allgemeinen eine Gegenbewegung bzw. Gegenideologie zum Feminismus darstellt und unterscheidet sich dabei auch von der Misogynie und der Frauenfeindlichkeit. Also Misogynie ist die Vorstellung von der Minderwertigkeit der Frau und die Frauenfeindlichkeit eigentlich die bewusste Handlung, das auch in politische Praxis umzusetzen. Und auch wenn diese drei unterschiedlichen Begrifflichkeiten natürlich stark ineinander wirken und sich gegenseitig natürlich auch bedingen und zum Großteil auch synonym verwendet werden, möchte ich halt eben eher auf die ideologischen Momente eingehen, beziehungsweise halte ich die halt eben für sehr wichtig. Das heißt, dass eben diese ablehnende Haltung gegenüber dem Feminismus sich in erster Linie halt eben gegen eine Theorie zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft eben richtet, beziehungsweise auch gegen organisierte Bewegungen zur Durchsetzung der Gleichstellung sowie gegen das Geltendmachen von Ansprüchen von Frauen als sozialer Gruppe und den von ihnen erarbeitenden Theorien. Jetzt ist es ja so, dass man seit dem 18. Jahrhundert eigentlich von Mann und Frau, beides bitte unter Anführungszeichen zu verstehen, als zwei gegenüberstehenden Entitäten halt eben ausgeht, also von so einer sogenannten Geschlechterpolarität, die auch mit unterschiedlichen Attributen versehen ist. Und hier an dieser Gegenüberstellung von Mann unter Anführungszeichen und Frau unter Anführungszeichen setzt, wie ich eben vorhin schon erwähnt habe, auch dieser als natürlich konstruierte Ungleichheitsgedanke halt eben an, der halt eben davor vor allem durch den Rassismus bekannt war, beziehungsweise auch durch den Antisemitismus und der halt eben dann im 18. Jahrhundert eben auch auf das Geschlechterverhältnis beziehungsweise ein polares Geschlechtermodell übertragen wird. Jetzt ist es natürlich so, dass das jetzt auch nichts ist, was ausschließlich in rechten Kreisen anzutreffen ist, sondern ganz im Gegenteil ist ja diese Vorstellung von einer Geschlechterdualität etwas, was auch sehr stark in der gesellschaftlichen Mitte verankert ist. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir uns halt eben genau mit diesen Gruppierungen auseinandersetzen und uns auch fragen, warum die so populär sein können. Ich habe schon erwähnt, also Feminismus bzw. Antifeminismus können auf eine sehr lange Tradition zurückgreifen, die bis ins Deutsche Kaiserreich eigentlich zurückgeht, also um die Wende zum 20. Jahrhundert. Und seit es halt eben Frauenbewegungen gibt, gibt es folglich auch Männer, die diese bekämpfen bzw. sich sogar teilweise als Opfer dieser darstellen. Und so ist es beispielsweise auch bei deutschnationalen Burschenschaften, die sich ja sozusagen dem Männerbund verschrieben sehen oder verpflichtet sehen und dabei eben auch eine ganz entscheidende Rolle eingenommen haben, jegliche emanzipatorischen Bewegungen halt eben entgegenzustehen beziehungsweise die auch zu bekämpfen, um halt eben ihr bürgerlich-konservatives Weltbild aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass eben deutschnationale Burschenschaften seit Beginn ihres Bestehens eigentlich die Frauenbewegung bekämpft haben oder die Frauenbewegungen und auch am Beginn des 20. Jahrhunderts und seit der Einführung des Frauenstudiums Frauen das Leben an den Universitäten schon schwer gemacht haben, weil sie halt eben eine Verweichlichung bzw. Verweiblichung des Studiums befürchtet haben und halt eben auch sich stark gemacht haben gegen die Frauenbewegung und genau durch dieses Engagement eigentlich auch eine wichtige oder eine bedeutende gesellschaftliche Rolle auch bekommen haben. einhergehend natürlich auch mit einer Abwehrhaltung gegen die Moderne, sowie verbunden mit einem aggressiven Nationalismus, einer Fortschrittsfeindlichkeit und natürlich der Prägung eines autoritären Charakters, der halt in diesen Kreisen, also in burschenschaftlichen Kreisen, auch ein ganz wichtiges Moment ist, weil halt eben in burschenschaftlichen Kreisen Männer erzogen werden sollen, die halt einerseits einem ganz bestimmten Weltbild entsprechen sollen und auf der anderen Seite auch eben eine bestimmte Gesellschaft zur Formierung einer bestimmten Gesellschaftsform beitragen sollen, die natürlich auch immer eine konservativ geprägte Geschlechterordnung impliziert. Das heißt, dass halt eben Burschenschaften seit Beginn ihres Bestehens ein ganz wichtiger Proponent von Antifeminismus, wenn nicht sogar die Speerspitze des Antifeminismus waren und bis heute auch immer noch sind. Ja, ich brauche jetzt wahrscheinlich eh nicht wirklich zu erwähnen, dass diese traditionellen Geschlechterrollen natürlich auch einhergehen mit biologistischen Zuschreibungen von an Frauen, denen halt eben in erster Linie Schwäche, Schutzbedürftigkeit und so weiter zugeschrieben wird, dass sie sich gegen die berufliche Emanzipation von Frauen einsetzen, weil damit halt eben in ihren Augen ihr Werteverfall und eine Gefahr für die Familie verbunden wird, dass sie sich gegen Abtreibung stark machen und die nachlassende Gebärbereitschaft halt eben betonen, weil dies halt eben auch eine Bedrohung für die von ihnen imaginierte Volkserhaltung halt eben darstellt. Dass der Virilitätshabitus in burschenschaftlichen Kreisen ein sehr wichtiges Moment ausmacht, also die Wehrhaftigkeit, die Frauen halt eben auch abgesprochen wird. Und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz dürfen wir eben auch nicht vergessen, dass halt eben auch in anderen rechten bis rechtsextremen Organisationsformen diese heteronormativen Geschlechterverhältnisse bzw. Vorstellungen von Geschlechterdualismus immer mitzudenken sind bzw. auch immer vorhanden sind. Und auch wenn heute in burschenschaftlichen Kreisen immer wieder betont wird, dass sie sich ja eh für Gleichwertigkeit einsetzen würden und dass sie gar nicht frauenfeindlich sind, dass das halt eben auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil ihre Vorstellung von Gleichwertigkeit sich einerseits immer ausschließlich halt eben an eine deutsche Volksgemeinschaft richtet oder von einer deutschen Volksgemeinschaft ausgeht und auf der anderen Seite die Gleichwertigkeit, aber auch nicht eine Gleichartigkeit impliziert. Das heißt, dass halt Mann und Frau, wie es in burschenschaftlichen Kreisen halt öfters betont wird, gleiche Rechte und Pflichten haben sollten, aber dass sie nicht gleichartig sind, weil sie halt eben unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft haben. Und wie die aufgeteilt sind, könnt ihr euch wahrscheinlich eh vorstellen. Wichtig ist halt vor allem in burschenschaftlichen Kreisen auch noch, dass halt eben dieser Ausschluss von Frauen aus diesen männlichen Seilschaften eine ganz, ganz wichtige Schutzfunktion hat, nämlich die Vormachtstellung des Mannes halt eben nicht zu verlieren und weiterhin Frauen halt eben von einflussreichen Positionen des öffentlichen Lebens auszuschließen und ausschließen zu wollen. So viel mal kurzer Überblick über wichtige Elemente von deutschnationalen Burschenschaften. Ich möchte jetzt kurz irgendwie so auf die Entstehung von Männerrechtlern eingehen, die in dieser Ausprägung, wie wir sie heute kennen, vor allem in den 1970er Jahren in den USA entstanden sind, es ursprünglich auch unterschiedliche Strömungen gegeben hat, wobei eigentlich kaum Unterschiede zu verzeichnen sind. Also entweder haben sie halt eben die Privilegierung von Männern negiert oder behauptet, dass Frauen erotische Macht über Männer hätten oder sind eben davon ausgegangen, dass Männern prinzipiell eine natürlich bestimmte größere Macht in dieser Gesellschaft innewohnen würde, die es eben auch aufrechtzuerhalten bzw. zu verteidigen gelten würde. In den 1970er Jahren hat es in Deutschland zwar auch eine profeministische Männergruppenszene gegeben, also die unterschiedliche Leute, die sich eben mit diesen Bewegungen auseinandersetzen, sprechen hier bewusst von Szenen, weil sie sagen, dass es für eine Bewegung, also eine Männergruppenbewegung, viel zu klein gewesen wäre und gehen eben deswegen eher von einer Männergruppenszene aus, die halt eben zuerst durchaus subkulturell geprägt war, im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung dann aber auch eine Spaltung durchgemacht hat zwischen eher bürgerlich ausgerichteten Männergruppen und eher autonomeren, und die zunehmende Institutionalisierung und Entpolitisierung haben dann jedoch zum Ende dieser progressiveren Teile der Männergruppen geführt, beziehungsweise nicht zuletzt auch die Frage, die Gruppen auch gespalten hat, wie sich nämlich Verhalten zu maskulinistischen Gruppen, also zu wirklichen Männerrechtlern, ob die halt eben kritisch solidarisch behandelt werden sollen oder bekämpft werden. Also das war sozusagen das Ende der profeministischen Männergruppenszene. Leider sind stattdessen halt eben Männerrechtler und Maskulinisten vor allem in den 90er Jahren erstarkt, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass sich halt eben vor allem in den 90er Jahren auch im deutschsprachigen Raum eine Väterrechtsbewegung begonnen hat zu formieren. Ähnlich ist es auch mit den, also nicht ähnlich, aber auch die militanten Abtreibungsgegner, und hier würde ich auch teilweise von Gegnerinnen sprechen, im Unterschied zu den beiden anderen Gruppen. Auch sie sind ein Import aus den USA, also zuerst in den USA einfach sehr umtriebig gewesen und vor allem in den 1990er Jahren dann auch in Österreich beziehungsweise im deutschsprachigen Raum aktiver geworden, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass halt eben auch Human Rights International, also die wichtigste in Österreich aktive Abtreibungsgegnerorganisation, sozusagen Fuß gefasst hat, auch hier in Österreich, und seitdem halt eben gemeinsam mit anderen Verbündeten halt eben sich dafür einsetzt, Schwangerschaftsabbruch in jeglicher Form unmöglich zu machen. Und das reicht natürlich nicht. Sie treten auch eben gegen Verhütungsmittel ein, gegen unehelichen Sexualverkehr, gegen Sexualaufklärung und natürlich auch gegen Homosexualität. Und was vielleicht auch hier wichtig ist, ist, dass sie dabei halt eben auch auf große Unterstützung von anderen Männerbünden halt eben aufbauen, beziehungsweise sich halt eben auch von unterschiedlichen Männerseilschaften wie Bruderschaften oder CV-Verbindungen halt eben auch große Unterstützung holen. Es zeigt sich also, dass auch im 21. Jahrhundert antifeministische Denkweisen allgegenwärtig sind und Antifeministen halt eben bis heute versuchen, Gleichstellungsdebatten zu verhindern. Und diese Männerrechtler und Väterrechtler sind auch deswegen, habe ich eher auch eingangs schon erwähnt, einfach auch so gefährlich, nicht nur, weil sie halt eben auch so eine starke Präsenz im Internet auf diversen Foren und Blogs haben, sondern weil sie halt eben tatsächlich auch sich als scheinbar emanzipatorisch immer wieder darstellen und halt eben Anliegen in den Vordergrund rücken, die jetzt gar nicht so stark antifeministisch wirken auf den ersten Blick, aber bei der genaueren Betrachtung sich dann halt eben sehr schnell herausstellt, dass auch in diesen Gruppen halt eben eine feministische Vorherrschaft imaginiert wird, gegen die sie sich halt innerhalb der Gesellschaft wehren wollen, beziehungsweise dass sie halt eben auch eine unter Anführungszeichen männliche Opferrolle inszenieren und damit, also jetzt nicht unbedingt mit der Opferrolle, aber halt eben mit dieser feministischen Vorherrschaft, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, halt eben auch starke Überschneidungen mit rechten, rechtsextremen, rassistischen, homophoben und antisemitischen Inhalten halt eben aufweisen. Diese Gemeinsamkeiten der erwähnten Gruppierungen ergeben sich meiner Meinung nach jetzt aber nicht nur aufgrund ihrer auftauchenden Nähe oder Überschneidungen zum Rechtsextremismus, sondern vor allem auch in den unterschiedlichen Strategien, die halt eben eingesetzt werden, um Antifeminismus zu legitimieren, beziehungsweise auch um politisch zu agieren und argumentieren. Und ich lehne mich hier an Thomas Gesterkamp an, der halt eben vier Strategien in den Vordergrund stellt, die seiner Meinung nach in diesem Geschlechterkampf von Bedeutung sind. Wie ich halt eben aufzeigen möchte, lassen sich diese vier Strategien eben in diesen unterschiedlichen Gruppierungen auf ähnliche Art und Weise wiederfinden. Das sind auf der einen Seite Biologismen, das heißt, dass Geschlechterunterschiede überbetont werden und polarisierte Muster von Zweigeschlechtlichkeit halt eben in ihren Ideologien verankert sind, dass Opfermythen inszeniert werden, also Väter als Opfer, abgetriebene Kinder als Opfer oder Föten eigentlich oder Opfer der Political Correctness beispielsweise. Dann als drittes ein Anti-Etatismus, also der sich halt eben gegen staatliche Bevormundung richtet, gegen die da oben, den Werteverfall beziehungsweise teilweise auch undemokratische Agitationen und nicht zuletzt auch das Spielen mit vermeintlichen Tabubrüchen, die sich gegen angebliche Denkverbote oder Zensuren richten würden. Und auf diese Gemeinsamkeiten möchte ich halt eben genauer eingehen. Wichtig ist vielleicht auch vorher zu erwähnen, dass halt eben Geschlechterpolitik ein ganz bedeutender Bestandteil von Gesellschaftspolitik ist und dass halt eben sowohl Burschenschafter, Väter und Männerrechtler als auch Abtreibungsgegner halt eben versuchen, als Akteure diese Debatten und Politiken maßgeblich mitzubestimmen. Ihr gemeinsamer Feind ist dabei, wie ich eh schon versucht habe hervorzuheben, der Feminismus und ausgehend von dieser imaginierten feministischen Übermacht gehen sie halt sozusagen davon aus, dass diese organisierte Besserstellung von Frauen nun endlich ein Ende haben müsse, weil jetzt nämlich die Männer benachteiligt würden. Um auf diesen ersten Punkt einzugehen, also Biologismen, beziehungsweise würde ich dem anfügen, halt eben Heterosexismus, beziehungsweise der Anti-Egalitarismus, den ich eingangs schon erwähnt habe, ist es halt eben so, dass sowohl Burschenschafter als auch Abtreibungsgegner als auch Männerrechtler eben davon ausgehen, dass Mann und Frau von Natur aus unterschiedlich sind, das Geschlecht also biologistisch konstruiert wird und dass mit dieser biologistischen Konstruktion von Geschlecht auch als natürlich imaginierte Aufgaben in der Gesellschaft verbunden sind. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, sie gehen halt eben von der natürlichen Ungleichheit der Geschlechter aus, die halt dann eben auch bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft mit sich bringen. Bei Väterrechtlern schaut es dann eben so aus, oder bei Männer- und Väterrechtlern kann man eigentlich sagen, dass sie halt sehr stark auf ihre biologistische Rolle als Väter halt eben darauf verweisen und also sich halt eben auch sehr stark Argumentationen bedienen, die halt eben meinen, dass Kindererziehung halt eben nicht ausschließlich Müttern und Lehrerinnen überlassen werden dürfe, weil halt die Abwesenheit von männlichen Vorbildern, also hier auch biologistische Mann steht im Vordergrund, zu einer Verweichlichung von Burschen führen würde und dass halt gerade diese Väter- und männerlose Gesellschaft, die sie imaginieren und überall halt eben sich von dieser bedroht fühlen, auch dazu führen würde, dass Kinder dadurch oder halt vor allem die Burschen drogensüchtig, kriminell und selbstmordgefährdet sein würden, eine viel niedrigere Lebenserwartung hätten und dass Burschen sowieso systematisch auf vielfältige Art und Weise benachteiligt würden, sei es jetzt im Schulsystem, in der Erziehung oder später dann sogar auch am Arbeitsmarkt. Da betonen sie nämlich, dass Frauen nämlich, also sie negieren sozusagen auch den Pay Gap, den Gender Gap, Pay Gap zwischen Männern und Frauen, weil sie meinen, dass Männer ja auch viel anstrengendere Arbeit machen würden als Frauen und viel besser dafür qualifiziert wären als Frauen. Sie setzen sich halt eben nicht für beispielsweise den Ausbau von Väterkarenzen oder bessere Kinderbetreuungseinrichtungen ein, sondern ihnen geht es halt wirklich in erster Linie auch um eine Verbesserung der finanziellen Lage der Männer auf Kosten ihrer Ex-Frauen und Kinder. Also ganz viele Forderungen drehen sich auch darum, dass sie halt eben weniger zahlen wollen. Beziehungsweise wird teilweise auch von einer Dreifachbelastung von Männern gesprochen. Also sind sie nicht nur wie Frauen halt eben von einer Doppelbelastung irgendwie betroffen, also Erziehung und Arbeit, sondern sind halt Erziehung, Arbeit und zahlender Vater. Das ist die Dreifachbelastung. Gleichzeitig wird halt eben auch ihre heterosexistische Männlichkeitsvorstellung auch deutlich, wenn sie halt eben genau diese Momente betonen, dass es halt eben diese Männer- und väterlose Gesellschaft dazu führen würden, dass Burschen eben kein Männlichkeitsideal oder kein Männlichkeitsvorbild hätten, dass sich halt eben an Werten wie Tapferkeit und Stärke halt eben orientiert und damit natürlich auch biologistische Momente ganz stark bedient und auch weiterführt. Das Problem bei den Väterrechtlern ist natürlich auch, dass sie sich teilweise als sehr emanzipatorisch darstellen. Also sie meinen ja auch, dass sie für wahre Gleichberechtigung eintreten würden. Aber auch hier wird halt eben das biologistische Moment sehr stark deutlich, wenn es halt dann im nächsten Schritt halt eben zur Betonung dessen kommt, dass halt eben dass sie sich halt eben, also dass diese wahre Gleichberechtigung eben meint, die natürliche Verteilung von Macht zwischen Mann und Frau. Dieses unter Anführungszeichen emanzipatorische Gehabe unterscheidet sie dabei auch vom Biologismus der Burschenschaft, also Burschenschafter haben in der Regel jetzt nicht irgendwie den Anspruch, sich als emanzipatorisch darzustellen, wenngleich sie sich natürlich schon als Hüter der Werte und gegen den Werteverfall und so weiter einsetzen. Aber bei Burschenschaftern ist halt eben diese natürlich behauptete Ungleichheit, die sich im Rassismus finden lässt, halt eigentlich die gleiche, die dann auch eben auf die Geschlechter übertragen wird. Und dieses strikt duale Modell von den beiden, unter Anführungszeichen, Geschlechtern dient dann eben vor allem auch dazu, eben Einflüsse von Weiblichkeit aus der eigenen Sphäre der Sozialisation oder auch der Gesellschaft halt eben fernzuhalten. Also dieses Moment des Männerbundes dreht sich ja sehr stark darum, eben Frauen auszuschließen und halt eben einerseits die eigenen gesellschaftlichen Ansprüche von Männern halt eben aufrechtzuerhalten, aber halt eben dieses duale Geschlechterkonzept dient halt eben in erster Linie dessen. Auch Abtreibungsgegner verfolgen sehr oft ein ähnlich biologistisch konstruiertes Konzept der Geschlechter, wobei halt bei Abtreibungsgegnern insbesondere auch die Gebärfähigkeit der Frau eine sehr starke Rolle spielt und auch naturalisierte Vorstellungen von Familie, weil sie halt eben auch davon ausgehen, dass nur Mann und Frau durch Kinder den Staat erhalten können und so weiter. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Gruppierungen jedoch auf jeden Fall auch die Ablehnung des Konzepts Gender, die Möglichkeit, Geschlechterkonzepte aus ihrer Erstarrung zu lösen und zu variieren, wird in diesen Kreisen als Zwang und nicht als Möglichkeit begriffen und so halt eben auch am vermeintlich natürlichen Geschlechterdualismus festgehalten. Ähnlich verhält es sich beispielsweise auch mit Gender Mainstreaming, das als EU-Diktat begriffen wird, als ein Instrument der politischen Umerziehung. Nicht selten werden da auch nationalistische Argumente dagegen gebracht. Und so verteufeln halt die unterschiedlichen Gruppierungen sowohl Homosexualität, Gender Mainstreaming, als auch die Erosion der Geschlechterrollen. Also sozusagen alles, was ihren übersteigerten Männlichkeitswahn bedrohen könnte. Und ich habe hier ein Zitat von Gerhard Huber von der Gothia Wien, wo halt eben auf Gender Mainstreaming eingeht und das möchte ich kurz vorlesen. Zitat: Und Gender Mainstreaming ist eine solche schädliche Entwicklung. Es wird versucht, denn gelingen kann es nicht, stammesgeschichtlich über viele Millionen von Jahren gewachsene Eigenschaften intellektuell abzutrainieren. Das ist nach Konrad Lorenz Unfug, der, wie Barbara Rosenkranz sagt, enormen Schaden anrichtet, wenn man ihn nicht einbremst. Es handelt sich um Fehler unseres Extremorgans Gehirn, die von den Akteuren nicht wahrgenommen werden. Wir Burschenschafter müssen, so meine ich, mitwirken, diese Fehlentwicklung einzubremsen und der Alltagsvernunft, dem Hausverstand, der Mehrheit der Bevölkerung wieder zur Geltung verhelfen. Zitat Ende. Also Gerhard Huber von der Gothia. Aber auch, wenn man sich beispielsweise die Uni anschaut, hat der RFS ja schon seit vielen Jahren ein Ende des Genderwahns gefordert. Und eben gemeint, Frauen sollen statt einer Quotenlösung anerkennen, dass sie genauso wie ihre männlichen Konkurrenten auch die Karriereleiter mit ihrer Kompetenz und nicht mit ihrer weiblichen Geschlechtsrolle hinaufkämpfen müssen, haben sie beispielsweise mal in einem Flugblatt betont. Oder ein Zitat aus der Jungen Freiheit: Das Ergebnis dieser Entwicklung war bis dato nicht die Befreiung der Frauen, sondern die Bevormundung aller. Deren Frauen, deren Selbstbestimmung einseitig auf das Leitbild der Vollzeitbeschäftigten, lästiger familiärer Bindungen und Verpflichtungen enthobenen Karrierefrau verengt wird. Ebenso wie der Männer, denen ihr angeblich nur angelerntes Rollenverständnis aberzogen werden soll. Zitat Ende. Also zeigt sich an den Beispielen sehr gut eben diese biologistische Konstruktion von Geschlecht und auch die Wichtigkeit, die das in ihrem Denken auch hat, als eben eine Form dieser natürlichen Ungleichheit. Ich glaube, ich kürze jetzt schon ein bisschen ab. weil sonst werde ich, glaube ich, zu lange brauchen. Und möchte halt eben weitergehen zu den sogenannten Opfermythen beziehungsweise der Selbstviktimisierung, die insbesondere halt eben von Männer- und Väterrechtlern betrieben wird. Ich habe schon erwähnt, dass eben dieser Antifeminismus eigentlich, wie Michael Meuser das auch charakterisiert hat, beziehungsweise der Maskulinismus als solches, eine schlichte Geschlechterverkehrung des Feminismus eigentlich darstellt. Das heißt, dass Männer eben als das unterdrückte Geschlecht bezeichnet werden, Täter zu Opfer werden, Opfer zu Täterinnen. Und Thomas Gesterkamp ist dann eigentlich sogar so weit gegangen, zu sagen, dass Männerrechtler ihr Geschlecht zum Opfer in nahezu jeder Lebenslage stilisieren, egal ob in der Arbeitswelt, im Bildungswesen, im Scheidungsrecht. Überall wird es Frauenförderung geben und Männer durch einen übertriebenen Feminismus diskriminiert. Das heißt, dass eben Männerrechtler dieses platte Gewinn-Verlierer-Schema auf nahezu jeden Lebensbereich anwenden und da halt eben auch diese vermeintliche Männerbenachteiligung sozusagen auch als teilweise Tabubruch gilt, weil sich ja auch nicht nur die Politik und die Frauen, sondern eben auch die Medien gegen sie verschworen hätten und halt eben dem keine Aufmerksamkeit widmen würden, dass Trennungsväter ihre Kinder nicht sehen könnten, dass Jungen die Verlierer in einem für Mädchen optimierten Bildungssystem wären, dass nur Männer zum Militär müssten, dass Frauen ebenso gewalttätig, wenn nicht sogar gewalttätiger als Männer wären, dass die Männerarbeitslosigkeit steige und dass Männergesundheit im Vergleich zur Frauengesundheit eben total benachteiligt werden würde. Und was die Männerrechtler damit auf jeden Fall erkannt haben, ist halt, dass das Einfordern von Rechten ein potenziell sehr wirkungsmächtiger Diskurs ist. Und dass, auch wenn sie behaupten, dass die Medien sich ja gegen sie verschworen hätten, dass das ja schon auch etwas ist, was genau von den Medien auch immer wieder aufgegriffen wird, ohne halt eben die genauen Hintergründe dieser Männerrechtsgruppen auch sich genauer anzuschauen oder das Gesellschafts- und Frauenbild, das in diesen Kreisen halt eben etabliert oder propagiert wird. Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass diese Gruppierungen auch Affirmative Action Programme ablehnen, also jegliche Programme, die halt eben auf Gleichberechtigung oder Gleichstellung abzielen, gleichzeitig sich selber als Opfer inszenieren und für sich mehr Rechte einfordern. Wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, dass dieser Opferdiskurs in der Form, wie es jetzt bei Väter- und Männerrechtlern anzutreffen ist, bei den Burschenschaftern ein bisschen anders aussieht, weil Burschenschafter oder halt insbesondere deutschnationale Burschenschafter eher das Volk, also das deutsche Volk als Opfer von allen möglichen imaginieren. Also der Niedergang des Volkes wegen der Frauenherrschaft, wegen der Geburtenrückgang, wegen der Bedrohung durch Werteverfall und so weiter und so fort. Auch bei Abtreibungsgegnern schaut der Diskurs ein bisschen anders aus. Da sind zwar auch die Feministinnen, also die mörderischen Feministinnen eigentlich, die halt eben die armen Föten abtreiben und die Föten sind sozusagen die Opfer in deren Opferdiskurs, die ja die Ärmsten der Armen sind, weil sie nicht für sich selber sprechen können und deswegen müssen die Abtreibungsgegner das ja für sie machen. Gemeinsam ist ihnen aber auf jeden Fall diese imaginierte Übermächtigkeit von Feministinnen. Jetzt möchte ich weitergehen zum Anti-Etatismus, also zu dem Einsatz eigentlich gegen die vermeintliche Bevormundung des Staates bzw. der öffentlichen Institutionen, weil sich halt eben diese unterschiedlichen Gruppierungen auch also behaupten, dass sich ihrer Ansicht nach der Staat viel zu sehr in die natürlich gegebene Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen einmischen würde und somit in einem weiteren Schritt eigentlich alles verteufelt wird, was vom Staat an Gleichstellungspolitik sozusagen ausgeht. Das geht sogar so weit, dass halt ein extremer Flügel der Männerrechte sogar, Männerrechtler sogar darüber debattiert, das Frauenwahlrecht wieder abzuschaffen oder eine Wiedereinführung der Todesstrafe oder eine Wiedereinführung eines Familienoberhaupts debattieren zu wollen. Bei den Burschenschaftern ist es jetzt vielleicht nicht dieser Anti-Etatismus in erster Linie, also nicht die Bevormundung durch den Staat, die da in erster Linie im Vordergrund steht, sondern vielmehr eigentlich diese strukturelle Unvereinbarkeit von der in burschenschaftlichen Kreisen betriebenen Männerbündelei mit der Demokratie. Also mit dem sozusagen Ausschluss von Frauen, Migrantinnen, Juden und Jüdinnen aus den Kreisen der Burschenschaften, das einfach ja, sehr undemokratische, sehr stark hierarchisch strukturierte Männerbünde halt eben darstellt. Sie finden sich dann aber wieder, und auch hier möchte ich gern ein Zitat vorlesen, wo es halt eben um den Staat und die Macht des Staates halt eben auch geht und wo sich halt dann eben auch die gemeinsamen Anliegen zwischen Männerrechtlern und Burschenschaftern wieder verdeutlichen. Und es handelt sich nochmal um ein Zitat aus der Jungen Freiheit. Männerrechtler und Antifeministen führen uns eindringlich eine gefährliche Schieflage in Staat und Gesellschaft vor Augen. Während ganze Heerschaften von Beauftragten sich mit einem Milliardenaufwand an Steuergeldern darum kümmern, jede vermeintliche oder tatsächliche Benachteiligung von Frauen schon im Keim zu erkennen und abzustellen und sich dabei des Wohlwollens der öffentlichen Meinung jederzeit gewiss sein können, ignoriert dieselbe Öffentlichkeit, wenn Männer oder Jungs allein aufgrund ihres Geschlechts im Abseits stehen oder quittiert mit ironischem Achselzucken, was unter dem umgekehrten Vorzeichen helle Empörung hervorriefe. Und an anderer Stelle, unter dieser einseitigen Geschlechterpolitik leidet letztendlich der Rechtsstaat selbst und das Rechtsempfinden aller Bürger. Diskriminierung wird nicht dadurch zur guten Sache, dass man ihr das Attribut positiv anklebt, das lediglich den Blick vom negativ diskriminierten Pendant ablenken soll. Der Siegeszug der Quotenregelungen, die bloße Geschlechtszugehörigkeit in den Rang einer potenziell entscheidenden Qualifikation für Beruf oder Amt zu erheben, ist nur ein Beispiel für die Deformation des Rechtsstaates im Namen der feministischen Ideologie. Ich möchte jetzt weiterkommen, zum vierten Punkt der ideologischen Gemeinsamkeiten. Und zwar geht es in dem vierten Punkt, wie ich schon vorher erwähnt habe, um vermeintliche Tabubrüche, angebliche Denkverbote und Zensur, also um einen Diskurs, der uns auch als Anti-PC-Diskurs bekannt ist. Und da scheint es mir wichtig zu erwähnen, dass diese vermeintlichen Tabubrüche, die in diesen Kreisen betrieben werden, eigentlich im Grunde genommen entlang der klassischen Herrschaftslinien laufen. Das heißt, dass die vorgeblichen Tabus überhaupt keine sind, sondern ganz einfach Antifeminismus, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Homophobie, die ja in unserer Gesellschaft, wie wir alle wissen, niemals marginalisierte Positionen waren. aber dass eben diese vermeintlichen Tabubrüche sehr wohl dazu dienen, in bestimmten Bereichen einfach mediale Aufmerksamkeit zu garantieren und auch dazu instrumentalisiert werden, halt eben die eigene konservative oder rechte Position halt eben rhetorisch ins Gegenteil zu verkehren, nämlich als eine marginalisierte Position darzustellen. Und das heißt halt eben, dass die Funktion des Anti-PC-Diskurses eigentlich dazu dient, einerseits bestimmte Codes, also rassistische, antisemitische oder antifeministische Codes, sozusagen zu reinszenieren oder halt wieder in den Diskurs zu bringen und auf der gleichen Seite halt eben durch die Häufigkeit, in der sie halt einfach da sind, auch ein Stück weit einfach zu normalisieren, also durch die verstärkte Präsenz dieser vermeintlichen Tabubrüche in den Medien oder halt eben im Alltagsdiskurs werden sie halt eben wieder viel salonfähiger, ohne dass man sich dafür halt irgendwie legitimieren muss. Und gleichzeitig werden halt dadurch einfach auch bestimmte politische Haltungen halt einfach lächerlich gemacht, weil es ja eh nur political correct wäre. Ich möchte kurz ein Zitat von der Katrin Auer vorlesen, die sich halt eben auch mit diesen Anti-PC-Kampagnen und Debatten auseinandergesetzt hat, die halt eben meint, Zitat, generell ist die Ausrichtung des Anti-PC-Diskurses von Repatriarchalisierungs- und Normalisierungstendenzen geprägt. Unter dem Begriff Repatriarchalisierung sind hier nicht nur sämtliche sexistische und antifeministische Intentionen zu fassen, sondern ebenso neorassistische, antisemitische, nationalisierende, homophobe und prinzipiell homogenisierende Bestrebungen, die umfassende Restauration westlich-patriarchaler Ordnungsmodelle zum Ziel haben. Und da möchte ich gleich anknüpfen, weil es halt eben in diesen Kreisen halt eben nicht nur mehr um diesen Anti-PC-Diskurs geht, sondern auch ein Anti-SC-Diskurs halt eben imaginiert wird, nämlich statt politically correct, sexually correct, also dass von einem Phänomen der sexuellen Korrektheit eben ausgegangen wird, dass halt eben genau dieses konstruierte Feindbild des angeblich übermächtigen, lustfeindlich und politisch korrekten Feminismus halt eben in den Vordergrund rückt, um halt eben dagegen Stellung zu beziehen oder da halt eben die vermeintlichen Tabubrüche halt eben zu begehen und auf der gleichen Seite aber halt eben sehr wohl männliche Legitimationsstrategien zur Wahrung materieller und sozialer Vorteile gegen Frauen halt eben festigen zu können und halt eben legitimieren zu können. Der Sozialwissenschaftler und Politologe Simon Möller hat dazu auch eine Studie gemacht und er sieht diese Anti-PC- und Anti-SC-Diskurse eben als Teil von einem antifeministischen Backlash, der sich seiner Meinung nach halt eben nach unterschiedlichen Mustern oder ganz bestimmten Mustern halt eben formiert. Und da sieht er halt eben, er nennt da halt eben 5 Beispiele. Das heißt, dass eben Sexismus und sexuelle Gewalt erotisiert, trivialisiert und singularisiert wird, dass eine Opfer-Täter-Umkehr stattfindet, die Existenz sexistischer Dominanzverhältnisse bestritten wird, eine feministische Hegemonie an den Universitäten, in den Medien und im Kulturbereich suggeriert wird und nicht zuletzt, und das ist wohl auch sehr wichtig, eben der Begriff des Feminismus stark stigmatisiert wird und halt eben die Auflehnung gegen den Feminismus als ein vermeintliches Denkverbot, als Meinungsterror und so weiter inszeniert wird, um halt eben Feministinnen und andere zu diskreditieren. Und das findet sich halt sehr wohl auch eben in allen diesen Kreisen. Also beispielsweise, wenn mit Bildern oder rechten Diskursdrängen gearbeitet wird, die halt eben von vermeintlichen Gutmenschen reden, oder halt wenn von Genderismus die Rede ist, von Rassenlehre der Feministinnen und Homosexuellen, oder wenn profeministische Männer als lila Pudel bezeichnet werden. Aber damit noch nicht genug. Also auch in Männerrechtskreisen wird beispielsweise von Feminazis gesprochen, von Genderfaschismus, von feministischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und natürlich wird auch imaginiert, dass beispielsweise die Juden im Hintergrund die Fäden ziehen würden, weil beispielsweise in der deutschen Antidiskriminierungsstelle auch jemand vom Zentralrat der Juden sitzt. Jetzt komme ich zum letzten Punkt und da möchte ich schon langsam zum Ende kommen. Und zwar ist eine gemeinsame weitere Strategie die Umdeutung von Diskursen. Und zwar möchte ich da ein Zitat von Kletterbau vorlesen, der meint: Um ihre Forderungen vertreten zu können, müssen sich Männerrechtsverfechter den Fakten stellen, die normalerweise herangezogen werden, um auf männliche Macht und Privilegien zu verweisen und diese neu formulieren. Dementsprechend wird die Tatsache, dass Männer das Geld verdienen, umgewandelt in die Tatsache, dass Männer mit der Ernährerrolle belastet sind und Frauen das Geld ausgeben. Die Tatsache, dass Männer Pornografie benutzen und Prostituierte aufsuchen, wird transformiert in die Tatsache, dass Männer durch diese Erfahrung gedemütigt werden. Die Tatsache, dass Männer politische Ämter bekleiden, wird zur Tatsache, dass Frauen entweder diese Männer kontrollieren oder sich vor der Verantwortung drücken. Die Tatsache, dass Männer Frauen vergewaltigen, wird zur Tatsache, dass Frauen Männer ablehnen und so weiter bis zu einem absurden Grad. Das heißt, dass halt eben in diesem politischen Agitationsfeld diese Gruppierungen wie Burschenschafter und Männerrechtler und so weiter halt eben auch versuchen, eine Deutungshoheit in diesem Gender-Diskurs halt eben aufrechterhalten zu können, und dass emanzipatorisch interpretierte Begriffe ganz oft von ihnen einfach uminterpretiert werden, wie zum Beispiel Befreiung oder Geschlechterdemokratie wird da dann halt eben anders definiert und in einen konservativen Kontext halt eben gestellt. Hier noch zwei Zitate von der Barbara Rosenkranz. Die Interessen einer profitorientierten Wirtschaft haben den Feminismus zum Durchbruch in den Mainstream auf die politische Tagesordnung verholfen. Das proklamierte Ziel der Gleichstellung der Geschlechter gibt dem Projekt einen menschenfreundlichen, humanen Anstrich. Also hier große Verschwörung. Die profitorientierte Wirtschaft fördert den Feminismus. Und das Zweite: Feministinnen können von Glück reden, die nicht von familiären Verpflichtungen, die nicht von Kindern abgelenkte Frau ist nur im Sinne feministischer Selbstverwirklichung ein Ideal. Sie stellt auch die perfekte, die vollkommen verfügbare Arbeitskraft dar. Ein glänzlicher Gleichklang von Interessen mit gewaltiger politischer Wirksamkeit. Die hohe Lehre des Zeitgeists paart sich mit der materiellen Macht des Kapitals. Also Feminismus schon immer auf der Seite des Kapitals gestanden. Als ganz letzten Punkt möchte ich noch kurz darauf verweisen, dass es ja bei deutschnationalen Burschenschaftern offensichtlich ist, ihre rechtsextremen Einstellungen beziehungsweise ihre starken Überschneidungen mit dem parteiförmig organisierten Rechtsextremismus und dem außerparlamentarischen Rechtsextremismus oder Neonazismus der Straße. Bei den anderen Gruppierungen, also den Männer- und Väterrechtlern und den Abtreibungsgegnern, bin ich jetzt auf die Überschneidungen zum Rechtsextremismus noch nicht so stark eingegangen, möchte aber an dieser Stelle halt eben noch darauf verweisen, dass halt eben es auch hier sehr starke Überschneidungen gibt. Also nicht nur, dass halt eben Männerrechtler ganz oft eben auf auf rechtsextreme Seiten verlinken, wie beispielsweise die Junge Freiheit oder Alter Media, die ganz oft auch antifeministische Artikel von ihnen übernehmen, und dass halt eben auch die Männerrechtler sich gewiss sein können, dass eben auch ihre Ziele und Interessen von rechtsextremen Parteien halt eben auch im Parlament vertreten werden. Und sozusagen, dass es hier halt eben diese starke Vernetzung und untereinander gibt, die einfach auch nicht selten dann eben in einer Zusammenarbeit halt eben resultiert, und dass hier halt eben gerade der Antifeminismus halt eben die ideologische Brücke zwischen diesen unterschiedlichen Gruppierungen halt eben spannt, beziehungsweise einfach die gemeinsame Klammer ist, die auch die Grundlage eben für die guten Vernetzungen und die guten, also immer wieder auch auftauchenden Zusammenarbeiten halt eben zur Folge hat. Und abschließen möchte ich eigentlich noch mit Roine Connell, also einer Theoretikerin, die sich halt eben mit unterschiedlichen Männlichkeitskonzepten und männlicher Vorherrschaft auseinandergesetzt hat, die halt eben bei den unterschiedlichen Männlichkeitskonzepten eben auch von einem Männlichkeitstyp, nämlich der komplizenhaften Männlichkeit, halt eben ausgeht, also auch in Abgrenzung unter anderem zur hegemonialen Männlichkeit, die sie ja sozusagen als jene Männlichkeit definiert, die am effektivsten das Patriarchat aufrechterhält. Aber ich finde halt, dass halt eben genau in dieser komplizenhaften Männlichkeit, die nämlich all jene Männer umfasst, die von der Geschlechterordnung profitieren, auch wenn sie sich unterschiedlich halt eben im Geschlechterkampf einsetzen, aber dass genau diese komplizenhafte Männlichkeit dazu dient, halt eben die Vorteile aus der Vorherrschaft von Männern zu genießen, und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese unterschiedlichen Gruppierungen so stark zusammenarbeiten, beziehungsweise warum sie auch so ein starkes Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Ideologien haben. Dankeschön. Ja, dann würde ich mal fragen, ob es irgendwelche Fragen zu dem Vortrag gibt oder Anregungen. Nur kurz, inwiefern ist das Schulsystem für Frauen besser organisiert als für Männer? Ich meine, es stimmt schon, dass in den letzten Jahren halt einfach viel Wert drauf gelegt worden ist, dass halt irgendwie so unterschiedliche Förderprogramme für Mädchen oder junge Frauen gibt. Also sei es jetzt irgendwie Mädchenberatungsstellen oder sei es halt irgendwie Förderungen von Mädchen im handwerktechnischen Bereich, dass halt da einfach Schwerpunkte gesetzt werden, die halt auf die individuellen Bedürfnisse von Mädchen eingehen. Darauf beziehen sie sich unter anderem. Aber also, dass man daher von dieser Übermacht sprechen kann, die überall durchgesetzt wäre, davon ist unsere Gesellschaft auf jeden Fall weit entfernt. Sind als Männerbewegung und Männerbewegungen hat sehr unterschiedliche Ausformungen. Also es gibt teilweise sehr große Überschneidungen zwischen der Männerbewegung und der Männerrechtsbewegung. Und also Teile von der Männerbewegung stellen jetzt das Konzept Männlichkeit an sich nicht per se in Frage. Und finden zum Beispiel auch so Sachen wie, dass durch die FPÖ in der ersten Regierungsbeteiligung das Frauenministerium abgeschafft worden ist, also in der ersten Regierungsbeteiligung 2000 meine ich, und dafür 2002 eine männerpolitische Grundsatzabteilung eingerichtet worden ist, finden solche Bestrebungen zum Beispiel super, also total wertfrei, von wem die eingerichtet werden und welche Ziele die verfolgen. Es gibt aber sehr wohl auch noch ein paar Überbleibsel einer pro-feministischen Männerbewegung, die sozusagen einen kritischen Männlichkeitsdiskurs betreiben, aber diese sind sehr marginalisiert. Ich habe eine Frage, da du in deinem Vortrag Frauen hauptsächlich als das feministische Zeitbild in der Bewegung vorgestellt hast und eben dafür hier und da einen Rosenkranz und so weiter vorkommen das ist in Bezug auf Burschenschaften sehr einfach zu beantworten. Also es gibt eben auch Mädelschaften und deutsch-nationale Damenverbindungen. In Österreich sind es momentan 4 akademische und eine penale. Und die sind aber, also ja, sehr marginalisiert, kann man sagen. Also wobei, ich finde, also vor wenigen Wochen hat es in Wien so ein Damenkonvent gegeben von der Mädelschaft Freier, an dem sich über 100 Mädelschafterinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum beteiligt haben. Und mein Eindruck ist schon, dass seit diesem Treffen die Freier auch wieder versucht, ein bisschen mehr also politisch auch zu machen, indem sie als Mitveranstalterin von Vorträgen auftritt und so weiter. Wichtig ist auch, dass die Mädelschafterinnen also ideologisch den Burschen um nichts nachstehen. Also die vertreten auf jeden Fall auf der Einstellungsebene die gleichen politischen Inhalte, haben aber eine viel geringere gesellschaftliche Bedeutung, einfach weil die Mitgliederzahlen sehr gering sind, weil sie halt eben also ganz oft auch so als eine Art Eheanbahnungsinstitut gesehen werden, wo sich halt eben eher Freundinnen, Mütter, Ehefrauen von männlichen Burschenschaften halt eben dann auch organisieren können. Und auch so von ihren Aufgaben her sind das jetzt nicht die politisch wirkungsmächtigsten, wie beispielsweise, Schulbücher sammeln für sudetendeutsche Familien oder teilweise sind sie involviert in den Kartenverkauf vom WKR-Ball, bieten für die Polonaise die Tanzpartnerinnen am Ball und so weiter. Also die in der politischen, also politisch sind sie nicht so relevant, auch wenn sie natürlich ideologisch ihren männlichen Kameraden nichts nachstehen. Den Männerrechtlern selbst gibt es auch sehr, sehr wenige Frauen. Also es gibt natürlich auch Antifeministinnen, die jetzt auch meinen, dass der Feminismus zu weit gegangen wäre und überall schon umgesetzt wäre, wie eine Eva Herrmann zum Beispiel. Bei den Väterrechtlern schaut es schon ein bisschen anders aus. Also da gibt es vor allem auch irgendwie so Großmütter beispielsweise, deren Söhne die Kinder nicht sehen dürfen oder sie ihre Enkel nicht, die sich dann halt eben auch für diese Väterrechte stark machen und halt eben ja wenig sich selber anschauen, wie sich ihre eigenen Söhne vielleicht auch in der Ehe oder als Familienväter so verhalten haben. Und bei den Abtreibungsgegnern gibt es auch eine starke Männerdominanz, also vor allem auch bei den öffentlichen Befürwortern von Abtreibungsverboten und auch also einfach auch durch diese starken Überschneidungen einfach auch mit einfach männerdominierten Organisationen wie der katholischen Kirche oder in bestimmten Bruderschaften, die halt eben genauso einfach auf Frauenausschluss basieren. Aber ich würde sagen, dass bei den Abtreibungsgegnern von diesen aufgezählten Gruppen noch am meisten Frauen dabei sind, aber jetzt auch nicht in der überwiegenden Mehrheit oder so. Naja, mir fällt dazu ein, dass es schon so massiver wird, dass Frauen, also das war jetzt in Amstetten, diese Geschichte mit dem Frauenhaus, ja, also dass sie da Äfflerinnen einsetzen für ein Abschaffen von einem Frauenhaus oder dass denen das Geld gestrichen wird, weil die Frauenhäuser angeblich die Familien zerstören. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Trend, der von gewissen Damen unterstützt wird, ganz massiv. Ja. Also ich würde mal sagen, dass von den Frauen in der FPÖ da sicher keine profeministische dabei ist, sondern im Gegenteil. Was noch eher vorhanden ist, ist halt, dass halt sozusagen diese unter Anführungszeichen Widersprüchlichkeit zwischen Familie und Beruf, dass die halt eben sehr viele FPÖlerinnen schaffen, ganz gut zu vereinen, indem sie sagen, sie können sehr wohl irgendwie traditionelle Familienwerte haben und trotzdem berufliche Karriere machen. Aber da wird dann meistens auch nicht betont, dass die meisten ja jetzt nicht aus den ärmsten Familienhäusern kommen und sich halt eben auch Kinder, also private Kinderbetreuung leisten können und so weiter. Oder die Familie eh so groß ist, dass die größten Töchter schon aufpassen können auf die Kinder. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Ja. Okay. Wenn es keine mehr gibt, möchte ich mich nochmal bedanken für den Vortrag. Danke. Und noch darauf hinweisen, morgen findet im EKH noch ein Vortrag über Burschenschaften und die Geschichte vom WKR-Ball statt, wo wir eben auf die Protestgeschichte und Geschichte der österreichischen Burschenschaftler eingehen werden. Das ist morgen um 19 Uhr, wenn 20 Uhr, Entschuldigung, Dankeschön, und 20 Uhr im WKH. Und der nächste Vortrag von dieser Veranstaltungsreihe findet am 24.01., dann am dieser Donnerstag, auch wieder um 19.30 Uhr hier statt, wo es Feel the Difference, antideutsche und antinationale Kritik gegenüberstellung. Gut, Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal bei euch fürs Kommen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr erschlagen. Ja, danke. Thank you.